Warum tischt uns die Geschichte die Lüge von der Rückverlegung des Universalpapsttums nach Rom und im Zusammenhang hiermit die Lüge von Urbans und Gregors Anwesenheit in Rom auf? Warum musste in der gefälschten Überlieferung gerade jetzt, im Jahre 1377, der Papst nach Italien zurückkehren? Die Geschichtsfälscher waren zu solcher Tendenzfabelei gezwungen durch ein sich damals in Italien vollziehendes folgenschweres Ereignis, dessen wahre Natur mit allen Mitteln verdunkelt werden musste. Dies Ereignis ist die zweite und diesmal sehr dauerhafte Aufstellung eines genuinen italienisch-deutschen Sonderpapsttums. Wir kommen sogleich auf die Gründung und ungeheure Bedeutung des zweiten italienisch-deutschen Papsttums zurück. Unmöglich konnten die Fälscher diese Tatsache eines unabhängigen deutsch-italienischen Eigenpapsttums zugeben, wie sie auch das französische Papsttum nicht als genuines Sonderpapsttum gelten lassen durften. Denn eine Generaltendenz der mittelalterlichen Geschichtsfälschung lautet ja, unabhängige Sonderpäpste hat es im Mittelalter nicht gegeben. Es hat immer nur ein Universalpapsttum mit dem Sitz in Rom existiert. Das bereits um das Jahr 1300 angeblich seit vielen Jahrhunderten bestehende Universalpapsttum ist ja eigentlich die große Tendenzlüge der Fälschungsaktion. Der Tendenz wurde man nun einmal betreffs des französischen Papsttums dadurch gerecht, dass man das Universalpapsttum einfach nach Avignon verlegte. Als dann das italienisch-deutsche Sonderpapsttum ebenfalls mit der Generaltendenz in Einklang gebracht werden musste, ergab es sich für die Fälscher ganz von selbst, dass man in der gefälschten Überlieferung das Universalpapsttum nun wieder nach Italien, nach Rom zurückverlegte. So gewinnt es durchaus den gewollten Anschein, als handele es sich beim französischen wie beim deutsch-italienischen Eigenpapsttum immer um das seit alters existierende Universalpapsttum. Weil das im Jahre 1378 verwirklichte zweite italienisch-deutsche Papsttum unmöglich als völlig unabhängig von dem in Avignon weilenden angeblichen Universalpapsttum entstanden dargestellt werden durfte, wie es der Wahrheit entsprach, deshalb musste in der Geschichtsdichtung ein Jahr vorher der Universalpapst von Avignon nach Rom zurückkehren. Das neue Sonderpapsttum erschien dann als das Universalpapsttum. Soeben haben wir ein geschichtliches Hauptereignis des ausgehenden 14. Jahrhunderts genannt. Im Jahre 1378 wird zum zweiten Male ein italienisch-deutsches Sonderpapsttum verwirklicht und dem französischen Nationalpapsttum gegenübergestellt. Diese Tatsache bedeutet für den Leser immerhin eine Überraschung, denn in ihr liegt ja beschlossen, dass die französische Nationalkirche plötzlich mit ihren Expansionsbestrebungen in Italien und Deutschland Fiasko erlitten haben muss. Dieser Ausgang, so wird man schließen müssen, setzt doch einen allgemeinen und gewaltigen Umschwung der Stimmung und der Lage der Dinge zu Ungunsten Frankreichs voraus. Und in der Tat, diese sensationelle Wendung gibt die Überlieferung offenherzig zu. Schon seit etwa 1360 verspüren wir beim Pfaffenkönig erste heimliche Anzeichen einer Modifizierung seiner Anschauungen über das weltliche Priestertum. Karl, der ja im Gegensatz zu seinem verstorbenen königlichen Nebenbuhler Ludwig anfangs die Priesterschaft der Regionalkirchen auch hinsichtlich ihrer weltlichen Machtwünsche begünstigte, soll im Jahre 1359 an die deutschen Bischöfe ein Rundschreiben erlassen haben, worin er dieselben zur Reformation ihrer ritterlichen Spiele und Trachten und sonstigen weltlichen Treiben ergebenen Diözesangeistlichkeit ermahnte und im Falle der Nichtbeachtung mit Anzeige an den Papst und mit Ermächtigung der weltlichen Fürsten zur Beschlagnahme der geistlichen Einkünfte drohte. Seite 212. In diesem Rundschreiben fällt natürlich die Anzeige an den französischen Papst als Fälschung weg, aber das spätere grundsätzliche Verhalten Karls bestätigt uns, dass hier eine wirkliche Änderung seiner Anschauungsweise offenbar wird. Mancherlei Erfahrungen können den König zur Sinnesänderung veranlasst haben. Als ein Hauptmoment wird jedoch die Einsicht gewirkt haben, dass es sich immer deutlicher als unmöglich erwies, die Priesterschaft der Regionalkirchen Deutschlands dem autoritären Einfluss des französischen Papsttums zu unterwerfen. Ja, nicht einmal das hatte sich innerhalb Deutschlands erreichen lassen, die Verwirklichung einer unabhängigen deutschen Nationalkirche nach dem Muster Frankreichs. Karls Anstrengungen fruchteten nichts, weil schließlich doch die deutschen Fürsten und das deutsche Volk nicht gesonnen waren, den deutschen Staat auf Gnade und Ungnade den Händen der Priester auszuliefern. Die große Idee der Zeit Ludwig des Bayern, die in der Mahnung und Forderung lebendig war, Beschränkung der priesterlichen Befugnisse auf das rein geistliche Gebiet, war trotz Handsalben, Feuer und Schwert nicht ganz aus der Welt verbannt worden. Sie gewann im Gegenteil mit der Zeit überall wieder an Geistboden und bewies aufs Neue ihre Werbekraft. Von einer Vereinigung der deutschen Regionalkirchen mit Frankreichs Nationalkirche zu einer Universalkirche konnte also um 1370 weniger fast als je die Rede sein. Karl wird bei seiner Anwesenheit in Avignon vor seiner zweiten Romfahrt auch Papst Urban über die wirkliche Lage der Dinge in Deutschland nicht im Unklaren gelassen haben. Insofern hatten allerdings die einzelnen Regionalkirchen eine bedeutende Stärkung erfahren, als durch die Gewaltmaßnahmen der letzten Jahrzehnte bzw. durch Privilegien und Handsalben nunmehr auch weite Kreise der früheren freien Christen und vielleicht auch manche Gottgläubige mit dem Dasein und Wirken einer autoritären Priesterschaft ausgesöhnt waren. Aber gerade diese Neugewonnenen werden offen oder geheim dahin gewirkt haben, dass die Forderung nach Ausschluss der Geistlichkeit von jeder weltlichen Macht dringender erhoben wurde. Auf solche Stimmung ihrer Gläubigen mussten auch die geistlichen Oberen notgedrungen Rücksicht nehmen, sodass auch von ihrer Seite her der Franzosenfreundlichkeit Karls nicht durchaus Billigung zuteil wurde. Wie groß damals die Spannung zwischen weltlichen und geistlichen Kurfürsten einerseits und König Karl andererseits war, erhält aus Angaben anlässlich der angeblichen zweiten Romfahrt in Wirklichkeit des erneuten Kriegszuges Karls nach Italien. Da hören wir, dass sich die Erzbischöfe von Mainz und Trier geweigert haben, Karls Heerfahrt gegen Mailand zu unterstützen, und dass in den entbrennenden Streitigkeiten der Herzog Stephan von Bayern auf Seiten Bernabo Viscontis gekämpft habe. Damals kündigte sogar Pfalzgraf Ruprecht die enge Freundschaft, die er jahrelang mit Karl gepflogen hatte. In die Jahre 1374 bis 1376 fällt nun der endgültige Bruch des alternden Königs mit den französisch-kirchlichen Idealen seiner Jugend. Das äußerliche Anzeichen der radikalen Umkehr dürfen wir in der Aussöhnung Karls mit den deutschen Kurfürsten erblicken. Die Versöhnung, das heißt ein ferneres einmütiges Zusammengehen, kam unter der Voraussetzung zustande, dass der König sich bereit erklärte, einen neu auftauchenden Plan der geistlichen Oberen aller deutschen und italienischen Regionalkirchen zu unterstützen. Dieser Plan bezweckte nichts Geringeres als die erneute Aufstellung eines deutsch-italienischen Sonderpapsttums. Zugleich werden wir hierüber Näheres erfahren.